Es sollte eigentlich ein schöner Tag für mich werden. Holger hatte für mich eine kleine Party organisiert und sich für den Tag, meinem Ehrentag, wie er nicht ohne Stolz immer wieder betonte, freigenommen. Man würde ja nur einmal im Leben volljährig. Als ich aber den Brief von Dr. Reis geöffnet hatte, einem Notar aus dem Nachbarort, brach eine Welt für mich zusammen. Ich sei meiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten, sagte Holger. Die leuchtend blauen Augen, die hohen Wangenknochen und das Grübchen in meiner Wange, das mein Lächeln so schön betone, das Lächeln, welches er so an ihr geliebt hat. Immer, wenn er das sagte, wurden seine Augen traurig und er drehte sich zur Seite, damit man nicht seine Tränen sah. Heute ist es fast 10 Jahre her, als Eva plötzlich aus unserem Leben gerissen wurde. In der Nacht bekam sie Schmerzen in dem Unterbauch, die sie anfänglich mit üblichen Monatsbeschwerden abtat. Als sie aber immer schlimmer wurden, rief Holger den Notarzt, der sie sofort in die Klinik brachte. Sie verstarb noch während der Operation an einem geplatzten Bauchaortenaneurysma. Eva kam zu mir, als mich Christina verließ und mit ihrem Freund nach Köln zog. Wir haben uns oft berührt. Es war immer eine geschäftsmäßige, leicht unterkühlte Berührung, die uns verband, immer leicht distanziert. Eva war meine Physiotherapeutin, wie Christina auch, und 24 Jahre jung, als sie zu mir kam. Sie hatte ein erfrischend jugendliches Wesen, war hübsch und hatte ein ihr eigenes Lächeln, was umwerfend, ja, zum Verlieben war. Sie hielt das, was an mir noch beweglich war, fit. Zu der Zeit war ich schon pensioniert und arbeitete nur noch als Christian Horstmann Consulting freiberuflich. Meine Behinderung, die ich im jugendlichen Alter erwarb, verschaffte mir ein auskömmliches und frühes Rentnerdasein, das ich im Rahmen meiner Möglichkeiten genoss. Neben gutem Essen und gutem Wein, ab und zu eine Zigarre auf der Terrasse, war auch sie es, die ich genoss. Zugegeben, ich war ein bisschen in sie verliebt, verwarf den Gedanken daran und darüber aber schnell, als amoröse Verehrung eines doch schon reifer werdenden Herrn, bis auf einen, den ich lange mit mir herumtrug. Der Brief von Dr. Reis eröffnete mir, dass mein Vater gestorben sei, dass er mit der Vollstreckung seines Vermächtnisses und damit beauftragt sei, mir nach Vollendung meines 18. Lebensjahres den Tod und den Vermögensstand mitzuteilen und dessen Übergabe zu regeln habe. Mir wurde schwindlig und ich hatte das Gefühl, der Boden würde mir unter den Füßen weggezogen. Und eine Frage brannte in meinem Gehirn. Wer ist dann Holger, wenn er nicht mein Vater ist? Die Vertrautheit hat sich geändert im Laufe unserer gemeinsamen Zeit. Durch die Regelmäßigkeit unserer Zusammenkünfte wurde sie intensiver. Ich denke, ich habe auch durch meine Ansichten, Aussagen, Taten und Unterlassungen ihr Vertrauen geweckt gewonnen und auch nie missbraucht. Sie war wie der Genuss eines schönen Bildes, das schwerelos, ohne Aufwand den Raum erfüllt und wirkt und durch sich selbst unendliche Freude verströmt. Vielleicht auch deshalb hat sie mich in ihr Vertrauen einbezogen. Holger fand nach kurzer Zeit seine Selbstsicherheit wieder und präsentierte mir einen Vaterschaftstest, den er vor 16 Jahren hatte durchführen lassen, der ihn als meinen leiblichen Vater auswies. Letzte Gewissheit würde mir meine Geburtsurkunde bringen, die er aber erst suchen müsse, da er nicht genau wüsste, wo sie abgelegt sei. Seine Suche blieb erfolglos. Ich hatte noch nie meine Geburtsurkunde benötigt, daher auch nie vermisst. Ich setzte mich telefonisch mit dem Standesamt meines Geburtsorts in Verbindung. Eine freundliche Mitarbeiterin belehrte mich, dass sie nur persönlich detaillierte Auskunft erteilen dürfe. Nach einer weiteren Belehrung, dass für die Beurkundung von Geburten das Standesamt des Ortes zuständig ist, in dem das Kind geboren ist, die Geburt innerhalb einer Woche beim Standesamt angezeigt werden muss, Mutter des Kindes selbstverständlich die Frau sei, die das Kind geboren hat, Vater des Kindes bei einer verheirateten Mutter der Ehemann auch dann sei, wenn das Kind nach dem Tod des Ehemanns innerhalb von 300 Tagen nach dem Tod des Mannes geboren wurde, dass jedoch, wenn die Mutter geschieden und das Kind nach Rechtskraft des Scheidungsurteils geboren wurde, nicht der frühere Ehemann als Vater des Kindes gelten würde und wenn die Mutter des Kindes zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes nicht verheiratet sei, der Standesbeamte bei der Geburtsbeurkundung den Mann als Vater eintrage, der sich als ein solcher ausgibt und dieser die Vaterschaft anerkannt hätte. Sie könne mir nur so viel am Telefon sagen, dass ich einen Vater hätte und dass dieser amtlich bekannt sei. Am nächsten Tag hatte ich Gewissheit. Ich bin das gemeinsame Kind der unverheirateten Mutter Eva Wiesel und Christian Horstmann, dem Mann, dessen Tod mir von Dr. Reis mitgeteilt wurde. Holger gab kleinlaut zu, sich nie um die Sache mit dem Standesamt gekümmert zu haben. Anlage, Brief von Christian Horstmann. Liebe Elfi, Sie kennen mich nicht, deswegen stelle ich mich Ihnen kurz vor. Mein Name ist Christian Horstmann und ich war ein guter Bekannter Ihrer Frau Mutter Eva Wiesel. Eva vertraute mir seinerzeit an, dass sie von ihrem damaligen Freund schwanger sei und dass dieser sie habe sitzen lassen. Ich verehre Ihre Mutter sehr und sah es als meine Pflicht und Gelegenheit an, ihr aus ihrer mieslichen Lage zu helfen. Seien Sie sich gewiss, dass von meiner Seite über diesen Umstand Stillschweigen herrscht und ich keinerlei Ansprüche gegen Sie oder Ihre Frau Mutter hege. Ich bitte Sie, mir mein Stillschweigen über die Jahre hinweg zu verzeihen. Bitte genießen Sie meinen Nachlass so, wie ich Ihre Frau Mutter seinerzeit genossen habe. In tiefer Verbundenheit, Ihr Christian Horstmann.